Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf, heute an diesem wunderbaren Sonntag. Und es hat mich sehr berührt, mit Bruder angesprochen zu werden und hier auch so freundlich begrüßt zu werden. Das ist sehr angenehm. Ja, der Titel, der entstammt einem Lied, das kennt ihr vielleicht. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Das Lied scheint nicht sehr populär zu sein. In eurem Liederbuch ist es nicht drin. Und in unserem Liederbuch glaube ich auch nicht, in Lüneburg. Also, das Lied ist etwas in Moll gehalten. Und es entstammt, ja, aus vergangenen Tagen. Da war das Moll noch ein bisschen populärer. Ich möchte, dass einer mit dir geht, mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Dieses Lied begleitet uns durch unseren Predigttext. Der Predigttext entstammt dem 2. Timotheusbrief, 1. Kapitel, die Verse 7 bis 10. Ihr könnt aufschlagen. Dort heißt es, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich Gefangener bin, sondern leide, du Timotheus, leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit seinem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ein bisschen anders ausgedrückt haben wir es eben im Römerbrief gehört. Das ist Fügung. Genau. Liebe Gemeinde, wovor fürchtest du dich? Fürchte dich nicht. Das ist ja ein Zuspruch, da haben fleißige Leute nachgezählt, den finden wir in der Bibel wohl 365 Mal. Also in jedem Fall für jeden Tag einmal. Das ist ganz bedeutsam. Fürchte dich nicht. Wie ein roter Faden zieht sich dieser Zuspruch, diese Aufforderung durch die Bibel von ganz vorne. Abraham hört ihn. Fürchte dich nicht. Hagar hört ihn. Der Engel sagt ihn auch zu Maria. Er sagt ihn auch den Hirten auf dem Feld. Und die Frauen am Grab, die hören ihn auf. Und in eurer Betrachtung der Offenbarung, da steht er dauernd. Da scheint es ganz besonders wichtig zu sein, den Spruch zu hören, fürchte dich nicht. Und Gott weiß, wie dringend wir diesen Zuspruch brauchen. Gerade auch in dieser Zeit. Aber auch damals. In diesem Text ist die Rede eine Rede gegen die Furcht, gegen die Angst. Paulus schreibt ja einen Brief an seinen Freund, an seinen Menti, wie wird man sagen, an seinen Jünger, an seinen Schutzbefohlen, an seinen Lehrling Timotheus. Ich will, dass einer mit mir geht. Paulus sitzt nun im Gefängnis, er muss mit dem Tod rechnen. Der vielleicht mutlose Timotheus, der bekommt Post von Paulus, der das Leben kennt und mich versteht. Die Menschen wollen vielleicht das Evangelium von Timotheus gar nicht mehr hören. Sie sind es leid. Es gibt viel interessantere Botschaften. Sie kehren sich von ihm ab. Sie kritisieren ihn, sie nörgeln, sie feinden ihn an. Das setzt ihm zu. Er hat Angst. Er verzagt. Und genau in diese Situation kommt der Zuspruch von Paulus, der ihn zu allen Zeiten will begleiten. Und er liest darin, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das Weitere führt er dann aus, wie ich schon vorgelesen habe. Wovor also fürchtest du dich? Wo spürst du den Geist der Furcht in deinem Leben. Und dieser Geist der Furcht, ich musste so nachdenken, das sind ja nicht die Ängste, mit denen wir in der Regel gut leben können. Etwa die Angst vor Hunden oder die Angst vor Höhe. Nun sind die Kinder schon rausgegangen. Kinder haben ja ganz konkret benennbare Ängste. Ja, bei uns Erwachsenen ist der Geist der Furcht, ja, das sind vielleicht die Ängste, die uns doch sehr stark beeinflussen, die wir schlecht benennen können, die uns aber bestimmen und die uns hilflos machen. Die Angst vor der inneren Dunkelheit, vor den eigenen Abgründen, die Angst vor dir selbst, das unerträgliche Herzklopfen beim Warten auf die Diagnose, die Angst um unsere Lieben, die Angst, auch sie zu verlieren, die Angst vor dem Verlust von Position, Arbeitsstelle und Ansehen, auch die Angst, sehr diffus, vor den rasanten Umwälzungen in unserer Gesellschaft und dem globalen Chaos, vor den ganzen Irren, die wir jeden Abend in dem Fernsehen erleben, die Angst, das eigene Leben nicht mehr in der Hand zu haben, das Leben auch zu verfehlen, Angst vor dem Tod. Wir haben jedenfalls das Leben nicht ohne die Furcht. Das ist ganz gewiss. Und diese Angst und diese Furcht, die hat auch mit Enge zu tun. Die Blutgefäße verengen sich. Das Herz pocht und pumpt das Blut schneller durch den Körper. Cortison wird ausgeschüttet. Wir können das alles gut erklären. Muskelspannung nimmt zu, der Nacken ist verspannt. Alles verkrampft sich. Angst kann dem Menschen die Lebensimpulse verderben. Sie kann sie nehmen. Die Lebendigkeit schwindet. Und die Angst kann blind machen und auch die Handlungsspielräume verengen. Und in dieser Situation den Mutmachgeist Gottes zu spüren, das tut wirklich gut. Deswegen ist Gemeinschaft so wertvoll. Ich will, dass einer mit mir geht. Ein renommierter Psychoanalytiker heißt Fritz Riemann im letzten Jahrhundert. Der hat den Klassiker geschrieben, Grundformen der Angst. Ist wahrscheinlich hier nicht so bekannt, aber steht bei den Psychologen im Bücherregal. Grundformen der Angst, und er führt aus, dass Angst ja eine Alarmfunktion hat. Die Tiere haben ja auch Angst, ja? Eine Alarmfunktion, und Angst kann aktivieren und sie kann lähmen. Und das Annehmen und Meistern dieser Angst, das bringt uns weiter, klar. Und das Ignorieren und das Ausweichen, das bedeutet hingegen Stagnation. Das hemmt also die Weiterentwicklung und hemmt die Reifung, wenn wir da nicht dran arbeiten. Wir bleiben dann kindlich und ängstlich. Und vorhin den Text, da muss ich nochmal denken an Römer. Bedrängnis macht auch Angst. Und diese Bedrängnis, die kann lähmen, dann ziehen wir uns zurück. Und Paulus hat uns in Römer, deswegen passt das so gut, aufgefordert, diese Lähmung nicht anzunehmen, sondern aktiv zu sein. Ja, dass die Herausforderung angenommen wird und dass wir nicht gelähmt werden, sondern uns weiterentwickeln. Und deswegen setzt Paulus diese Punkte von Kraft, Besonnenheit und Liebe dagegen. Ja, wenn Paulus gegenüber Timotheus gegen Angst und Furcht anredet, dann ja nicht um die Angst einfach wegzumachen. Das funktioniert nicht. Es geht darum, der Angst die Grenzen zu zeigen, denn die Angst wird ja immer größer und die Angst schafft Angst. Das verstärkt sich von alleine. Das macht sich immer mehr stark und gewinnt Raum. Angst ist eigentlich wie so ein Krebsgeschwür. Das wächst einfach. Und Angst verändert auch unsere Entscheidungen. Und das Ängstlichsein und der Geist der Angst vor Versagen, vor Missachtung, manchmal schwingt ja auch biografisch was mit uns mit, von unseren Eltern, aus Schulerfahrung und so weiter. Diese Angst macht am Ende auch krankhafte Verhaltensweisen, Unfreundlichkeit. Das bestimmt ganz stark unser Sein. Und deswegen setzt der Paulus mit seiner Erfahrung aus, ganz konkret im Gefängnis, aber auch mit seiner Erfahrung der Steinigung, des Schiffsbruchs, der eigenen Krankheit, da Da hat er sehr drunter gelitten und allerlei Anfeindungen. Mit dieser Erfahrung setzt er dagegen eine ganze Theologie. Seine Grundfesten des Glaubens, die setzt er dagegen und sagt, Angst, Stopp. Hier ist Christus, Liebe, Kraft, Besonnenheit. Allein zu sagen, wie man so einem Kind sagt, hab keine Angst, das nützt ihm ja nichts. Ne? Hab keine Angst reicht nicht, nein. Man muss schon mehr sagen. Nämlich, was man dagegen setzt. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Manches von dem muss ich wissen, bevor ich es fühle. Und deswegen sind Worte gut, die in der Bibel stehen, die ich auswendig kann. Die ich mir abrufen kann und die mir dann Mut machen. Und dann kommt es irgendwann vom Kopf auch wieder ins Herz und umgekehrt. Ja, da ist die Rede von Gnade im Text. Da ist die Rede vom Seligsein, von Offenbarung, von Licht, von froher Botschaft, Evangelium. Theologische Formulierungen, die mich ganz offen gesagt nicht immer erreichen. Weil ich kenne sie ja. Ich bin in christlichen Gemeinden groß geworden. Manchmal fühle ich mich da innerlich so wie Teflon beschichtet, ja? Dann perlt das so ab, dann kommt es gar nicht richtig rein. Und vielleicht hat das auch damals der verzagte Timotheus mehrmals lesen müssen, wie wir Texte auch mehrmals lesen. Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Der Tod hat verloren, basta. Kann ich das verstehen? Kann ich das glauben? Wie wäre es wohl, wenn ich so leben würde, dass der Tod keine Macht mehr über mich hat? Wenn die Angst ihre ärgste Spitze, nämlich die Angst zu sterben, verloren hätte. Wenn jemand im Himmel und auf Erde mit mir geht, mit uns geht, der das Leben kennt und uns versteht, in dem Punkt, ich bin überzeugt, wir werden zuversichtlicher leben, fröhlicher und wir hätten weniger Angst im Leben. Ja, ich ginge gern persönlich mit solchem Mut durch alle Tage, immer, jede Sekunde. Und ich muss euch gestehen, es ist mir nicht immer so. Manchmal schleicht sich die Angst wieder an. Ja, ich habe auch in meinem Leben Verluste hinnehmen müssen, auf die eine oder andere Weise. Und es ist nicht immer alles so erfolgreich und glücklich, wie es zu sein scheint. Das wisst ihr auch. Wir sind ja Meister im Verbergen. Aber einen Begleiter zu haben, das ist wichtig. Und dann zu glauben, zu erfahren von der Kraft, Dynamis heißt das im Griechischen, Bewegung, Dynamik. Ja, da kommt was, da kommt Schwung rein. Ja, es sind wieder Schritte möglich, da tun sich neue Wege auf. Liebe, ja, da klingt Gemeinschaft an, Verbundenheit, Beziehung, Geborgenheit. Ich muss mich nicht zurückziehen. Ich kann auf andere zugehen. Ich kann meine Ängste mitteilen. So wie Paulus das auch macht. Ich werde getröstet und ich kann trösten. Und die Besonnenheit. Ich muss mich nicht verrückt machen. Ich habe die Fähigkeit, angemessen zu beurteilen, klar zu denken, abzuwägen. Besonnenheit. Ich habe die Möglichkeit, mit ihm persönlich zu sprechen. Ich habe die Möglichkeit, mit meinem Bruder und meiner Schwester zu sprechen und wieder auf den Boden zu kommen. Kritik mal anzunehmen, einfach mal eine Nacht drüber schlafen und beten. Kraft, Liebe, Besonnenheit, das wird mir zugetraut und zugesprochen. Ich bin kompetent im Umgang mit der Angst. Es gibt keinen Grund zu verzagen. Fürchte dich nicht. Dieser Gott spricht nun durch sein Wort und durch Menschen in mein Leben. Wir haben das ja eben schon hier beispielhaft erlebt, wie das ineinander passt, ja? Da merkt er ja, Heiliger Geist ist da, schon bevor wir uns vorhin hier getroffen haben. Er hat die beiden Texte auch zusammengeführt. Vielen Dank. Der zweite Teil der Predigt, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Denn das, was ich jetzt erzählt habe über die Angst, bestimmt ja doch unser Leben sehr stark. Und das hat ja eine große Bedeutung. Eine Bedeutung hat aber auch das Hintergrundbild von dem ganzen Text. Das Hintergrundbild ist Paulus im Knast und Timotheus allein in der Gemeinde auf sich gestellt. Ihm ist die Gemeinde anvertraut. Er ist der Lehrling seines Meisters, Paulus, und muss jetzt machen. Und er braucht diese mutmachenden Worte. Das ist das Hintergrundbild. Ich finde das Hintergrundbild sehr bedeutsam, weil es ist das Hintergrundbild unserer Gemeinden. Das ist unsere konkrete Situation. Unser Herr ist im Himmel, nicht im Gefängnis, aber er ist jetzt hier nicht unmittelbar physisch verfügbar. Er ist geistlich verfügbar, ja. Da kann ich mit ihm sprechen. Und so haben wir Gottes Hände hier in Form von unseren Geschwistern, von meinen Schwestern, von meinem Bruder in der Gemeinde. Das sind die, die mir helfen können. Wenn wir an das Lied mal schauen, ich möchte es einmal lesen. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Ich wart, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen Stunden mir verbunden. Ich warte, dass einer mit mir geht. Es heißt, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht. Sie nennen ihn den Herrn Christ, der durch den Tod gegangen ist. Er will durch Freud und Leiden mich geleiten. Ich möchte, dass er auch mit mir geht. So heißt dieses Lied. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann spricht natürlich die Bibel durch das Wort selbst zu mir, aber sehr häufig sprechen auch Menschen zu mir. Mir geht es im Prinzip so wie Timotheus. Und wenn wir durch die Bibel einen kleinen Streifzug jetzt machen, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann können wir gucken, dass es sowas Ähnliches auf ganz verschiedenen Ebenen gibt. Gott gebraucht menschliche Beziehungen, um unserem Leben gut zu tun und ihm Richtung zu geben, Ergänzungen zu machen, Mut machen und Korrektur, das fließt dann ein. Diese besonders intensiven, begleitenden, geschwisterlichen Beziehungen, die nennen wir Mentoring. Und Stefan Pahl, einer der Leiter von Willow Creek Deutschland, hat es so formuliert: Mentoring ist eine freiwillige, persönliche, 1:1 Beziehung mit dem Ziel, sich in der Persönlichkeit, im Glauben, im Einsatz seiner Ressourcen und Kompetenzen weiterzuentwickeln. Ich finde die Definition sehr gut. Es gibt biblische Modelle. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Ich kann sie nicht alle nennen, dann wären wir morgen noch nicht fertig. Mose, Josua. Ja, eine Mentoring-Beziehung. Mose, Jethro, sein Schwiegervater. Sehr delikat für einen jungen Mann, von seinem Schwiegervater beraten zu werden. Das wisst ihr, macht man nicht gerne. Bei den Frauen ist es genauso mit der Schwiegermutter. Ja? Gehört Mut zu. Jesus und die 12 Jünger. Das ist eine 1:1 Beziehung. Oder 1:12 Beziehung. Paulus hat eine ganze Horde. Johannes, Markus, Silas, Titus, Timotheus, Rufus. Ja? Besonders sticht Timotheus heraus mit seinen 2 Briefen. Aber auch Daniel und seine Freunde sind in so einer Beziehung, in einer ganz widrigen Situation. Und es gibt die Antimodelle, ja, die nicht beispielhaften Begleiter. Das ist der Hiob zum Beispiel und seine Freunde. Seine Freunde sind für Hiob so nützlich wie Zahnschmerzen. Ja, und am Ende wendet sich Hiob selbst an Gott. Aber auch Paulus und Petrus ist keine Mentoring-Beziehung, weil die haben sich gerieben. Da passte irgendwie die Chemie nicht. Ihr kennt die Diskussion und bestimmte Vorstellungen des jüdischen Glaubenslebens. Auch Jesus und Judas gingen in ihrer Beziehung ziemlich aneinander vorbei. Auch das gibt es. Es gibt eine Umfrage in einem Institut Empirica, das ist in Kassel angesiedelt. Da wurden 16- bis 30-Jährige gefragt, welches Angebot würdest du am liebsten wahrnehmen für dein geistliches Wachstum? Und da antworteten 42% auf das Mentoring. Lediglich 12 oder 13 auf den Gottesdienst. hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Es wurde weiter gefragt, ja, was würdest du denn für wichtig halten? Und es wurde weiter gefragt, was hast du denn tatsächlich, was würdest du wichtig halten? Da sagten die Leute Mentoring und tatsächlich eine Mentoring-Beziehung, also einen guten Freund, einen Bruder, eine Schwester, mit der man sich so austauscht, hatten 12%. Wenn wir nochmal zurück in die Bibel gehen, dann schauen wir uns mal den Mose nochmal etwas genauer an. Der hatte von Gott ja einen großen Auftrag bekommen. Und als er beauftragt wurde, hat er auch ganz schnell seine Begrenzung formuliert. Er konnte nicht reden. Er hatte Versagensangst. Und da kam Aaron mit ins Spiel. Ihr seht, da gibt es eine Aufgabenteilung. Ja, Mose war bereits ein sehr erfahrener Leiter, hat es aber mit der Vielfältigkeit seiner Aufgaben nicht geregelt bekommen. Und er hatte persönlich die Angst vor Überforderung und Furcht, dass das Unternehmen Wasserdurchquerung und Wüstendurchquerung irgendwie aus dem Ruder läuft. Und er hat dann seinem Schwiegervater Jethro um Tipps gebeten und er hat sie erhalten. Und Jethro hat gesagt, pass mal auf, setz mal 70 Älteste ein und verteile mal ein bisschen die Arbeit. Mach nicht alles alleine. Bei den Propheten wissen wir, dass es sogenannte Prophetenschulen gab. Der Elia hat ja den Elisa berufen, sozusagen als seinen Menti, ja, als den, den er beraten hat. Der Menti wächst, um dann selber irgendwann Mentor zu werden. Also Elia war Prophet, anschließend wurde Elisa Prophet. In den Sprüchen lesen wir dann, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Und weiter lesen wir in den Sprüchen, wie man einen Knaben gewöhnt, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Das sind ganz einfach in den Worten der Zeit, sind die Lernprozesse beschrieben. Und Jesus ist für mich das Paradebeispiel für Mentoring. Er sagt ja auch, fürchtet euch nicht. Es gibt so, wir würden das heute sagen, Feedbackrunden. Also er ruft Ermutigung zu und auch zur Rechtweisung. Er sagt, ihr Ungläubigen, warum zweifelt ihr so viel? Ja, er gibt einen Missionsbefehl, er gibt auch einen kleinen Auftrag. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie auf den Namen. Ja, die Jünger werden zu Aposteln und dann werden sie wieder zum Mentor. Ihr seht, da ist Dynamik drin. Man braucht jemand, mit dem man ein Stück geht und selbst wird man zu jemand, der auch mit anderen geht. Ganz beispielhaft für mich ist die Arbeit der Jungscharen, ja, die Pfadfinder. Die haben das mit ihren unterschiedlichen Altersklassen, auch in ihrem Programm. Die leben das so. Und wir wissen das aus der Berufswelt ja auch. Der Meister und der Geselle und der Lehrling. Da gibt es halt Unterschiede und das muss ausgestaltet werden und geformt werden. Auch der Philippus, der das Wort Gottes nicht versteht, hat zwischenzeitlich einen Begleiter, der es ihm auslegt, der ihn begleitet, der ihn versteht, der ihn dann tauft. Und dann macht er sich davon, dann reicht's. Aber auch bei Petrus lesen wir im ersten Petrusbrief also einfach eine Anleitung an Gemeindeleitung, wie zu verfahren ist. Nehmt die Aufgabe als Hirten wahr. 1. Petrus 5, 1 bis 5. So sollen sich die Hirten nicht aufspielen als Herren, sondern der Gemeinde und gerade den Jungen als gutes Beispiel dienen. Und Paulus und Timotheus sind eben dieses Paradebeispiel für eine gelungene, geschwisterliche, ich sag mal auch Mentoring-Beziehung in der Bibel. Paulus hatte den Timotheus kennengelernt auf seiner zweiten Missionsreise und er hatte ihn für die Mission gewonnen. Und er wurde zu einem wichtigen Mitarbeiter. Und es sind diese zwei Briefe überliefert und im ersten benennt Paulus gleich zu Beginn ihrer Beziehung. Er sagt: Ich grüße dich, lieber Timotheus. Du bist durch mich zum Glauben gekommen und stehst mir deshalb so nahe wie ein Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und so weiter. Also geistliche Mentoring-Beziehungen können eine ganz besondere Qualität haben. Wenn wir einen Menschen auf seinem Weg zum Glauben und im Glauben begleiten, dann entsteht diese besondere Beziehung. Du stehst mir nahe wie ein Sohn. Paulus ist ein geistlicher Vater. Hast du geistliche Väter und Mütter? Gibt es jemanden, an den du dich wenden kannst mit all dem, was du hast? Ich meine jetzt nicht im stillen Kämmerlein. Gott hört es gewiss, keine Frage. Aber im Sinne von einem geistlichen Gegenüber, hier auf Erden. Einer, der dir Mut macht, der dir Kraft, Liebe, Besonnenheit zuspricht. Mentoring ist auch etwas, was dem anderen etwas zutraut und ihn dann nicht allein lässt. Paulus schreibt ja, mein lieber Timotheus, du bist für mich wie ein eigener Sohn. Ich vertraue dir jetzt diese Botschaft an. So ist es dir früher schon durch Propheten gesagt worden, damit du tapfer und unerschrocken kämpfst. Paulus ist in seiner Beziehung zu Timotheus so weit gewesen, dass er ihn einfach hat machen lassen. Dass Timotheus sein Lebenswerk übernommen hat. Seine zentrale Botschaft hat er ihm anvertraut. Und Timotheus hat sich wacker gehalten. Ich glaube, das können wir sagen. Mentoring traut dem anderen etwas zu und lässt ihn dann nicht allein. Das ist auch etwas, was wir unsere Gemeinden in der Mitarbeiterschaft, in den Kindergottesdiensten, wo die jungen Leute mitarbeiten, aber auch die Älteren, ja, wo man davon profitiert. Ich habe sehr davon profitiert in freien Gemeinden. Das ist ja eine offene Kultur, das wisst ihr ja alle. Man kann sich ja nirgendwo auch so ausprobieren, in diesem geschwisterlich liebenden Rahmen wie in einer Kirchengemeinde. Insbesondere in einer Freikirche. Ja? Aber auch in der Landeskirche habe ich immer offene Türen gehabt. Gut, Mentoren tragen auch Verantwortung. Und Mentees werden häufig zu Mentoren für andere. Ihr merkt diese Wechsel der Rolle. Und häufig ist es so, dass man sowohl jemand hat, der für einen Mentor ist, aber man hat auch Menschen, die man selbst betreut. Mein Mentor, ich würde das nicht wundern, ist in gewisser Weise Otto Buchholz. Ihr kennt ihn, ja. Und er betreut mich schon. Wir haben gute Gespräche und das ist auch eine sehr offene, vertrauensvolle Beziehung. Ja. Und das ist irgendwann entstanden, als ich nach Lüneburg kam. Und ich freue mich darüber. Weil, versteht ihr, wem erlaube ich denn in mein Leben mal reinzusprechen und zu sagen, Dietmar Müller, wach mal auf, hier gehst du übers Ziel hinaus. Guck doch mal da. Wer weitet mir den Blick? Wer stößt mich nochmal auf das Wort Gottes? Ja? Wer erkennt mein Temperament und sagt, pass auf, hier gehen die Pferde durch? Ja, wer aktiviert mich? Ja, gut, meine Frau macht das auch, ja. Aber es ist nochmal was anderes, ja. Weil mit meiner Frau lebe ich jetzt 30 Jahre zusammen. In unserer Ehe. Und wenn dann noch jemand von der anderen Seite kommt, der nicht meine Biografie so kennt, ja, es gibt nochmal eine andere Farbe in die Beziehung hinein. Mentoren tragen Verantwortung. Paulus ist der Meinung, dass das jetzt so weit ist. Und Timotheus wird selbst zum Mentor, zum Vorbild für andere. Und die Mentoren helfen dir auch, das Beste aus dir herauszuholen. Paulus schreibt in Timotheus 4, 14 bis 16, setze die Gabe ein, die Gott dir schenkte. Also Gott hat dir was geschenkt. Gott hat dir mindestens eine Gabe geschenkt. Gebrauch deine Gabe und übe dich darin, dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte machst. Achte auf dich selbst. Paulus hat in Timotheus etwas gesehen und in ihn investiert. Und wie angenehm ist das in einer Gemeinde, dass man Geschwister hat, die in einem etwas sehen, die eine Vision haben, die Vertrauen ausdrücken und ja, die in dich, in uns investieren. Er hat ihn auf seine Gaben aufmerksam gemacht, die Gott in ihn hineingelegt hat. Und Mentoren begleiten auch im Gebet und in der geistlichen Ermutigung. Ich denke nicht, dass alle Mentoring-Beziehungen so geistliche Väter-Mutter-Beziehungen sind. Manchmal sind es ja auch Zweierschaften. Es ist auch egal, wir sollten uns nicht über die Begrifflichkeiten zu intensiv unterhalten. Wichtig ist, was Paulus hier ausdrückt bezüglich des Gebetes. Immer wenn ich für dich bete, 2. Timotheus 1, 3 bis 7, unser Text, ein paar Zeilen zuvor, danke ich Gott, Tag und Nacht denke ich an dich in meinen Gebeten. Wenn ich mich an deine Abschiedstränen erinnere, dann sehne ich mich danach, wieder bei dir zu sein. Darüber würde ich mich sehr freuen. Darum bitte ich dich, 6. Vers, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden, denn du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Gebetsbegleitung. Welch eine Kraft im Gebet gegen den Geist der Furcht und für die Kraft und die Liebe und die Besonnenheit. Mentoren begleiten im Gebet und in geistlicher Ermutigung. Mentoren sind aber auch gute Vorbilder. Du aber, Timotheus, bist bei dem geblieben, was ich dich gelehrt habe. Du hast dir mein Leben, mein Ziel, mein Glauben zum Vorbild genommen. 2. Timotheus 3, Vers 10. Dazu auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer. Das klingt bei Paulus immer so ein bisschen selbstlobend. Aber ihr kennt ihn ja. Paulus weiß, dass es in der geistlichen Begleitung von Timotheus nicht nur darum ging, ihm weise Sätze und schlaue Sprüche auf den Weg zu geben, sondern letztendlich zählt, was er ihm vorgelebt hat. Und das, was er ihm vorgelebt hat, ist bei Timotheus offensichtlich angekommen. Ich denke aber, dass Timotheus auch Paulus darin einen Vorteil hatte, dass Paulus auch seine Schwächen benannte. Paulus hat geklagt. Paulus hat auch beschrieben mit seiner Erkrankung. Wir wissen ja nicht genau, was das war. Vielleicht war es eine epileptische Krankheit oder irgendetwas. Also seine Furcht und seine Unzulänglichkeit hat Paulus artikuliert. Er ist offen damit umgegangen. Und ich glaube, das tut uns in Gemeinde auch gut, dass wir unsere Sorgen, auch unsere Unzulänglichkeiten eingestehen und voreinander ja auch offenlegen. Dann kann auch Vergebung geschehen. Ich möchte schließen. Mentoring, ihr merkt, das ist kein Zauberwerk, sondern es ist ein vielleicht neues Wort für eine ganz alte, bewährte biblische Praxis. Ihr kennt das von euren Kindern. Irgendwann entgleiten sie, dann haben sie vielleicht andere, auf deren Worte sie hören. Hoffentlich sind es die richtigen. Besonders die geistliche Begleitung lebt von dieser Ehrlichkeit, von Authentizität und von einer eigenen Gottesbeziehung. Letztendlich ist natürlich Jesus unser Vorbild. Gott selbst, der große Mentor unseres Lebens. Amen.